Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 1. Mannheim, 10. Februar 1785. Unterdessen, dass die halbe Stadt Mannheim sich im Schauspielhaus zusammendrängt, einem Autodafé über Natur- und Dichtkunst, einer großen Opera beizuwohnen und sich an den Verzuckungen dieser armen Delinquentinnen zu weiden, fliege ich zu Ihnen, meine Teuersten, und weiß, dass ich in diesem Augenblick der Glücklichere bin. Jetzt erst fange ich an, meine Fantasie, die unruhige Vagabundin, wieder lieb zu gewinnen, die mich aus dem traurigen Einerlei meines hiesigen Aufenthalts so freundschaftlich weg und zu Ihnen führt. Es ist kein Opfer, das ich Ihnen bringe, wenn die Erinnerung an Sie meinen ganzen Horizont um mich her zernichtet. Es ist wirklicher Eigennutz, meine süßeste Erholung von meiner jetzigen, freudenlosen Existenz, dass meine Seele um sie schweben darf, Augenblicke wie der gegenwärtige, wo alle meine Empfindungen in wollüstiges Trauern dahinschmelzen, wo ich in mich selbst zurücktrete und von meiner eigenen Armut schwelge, solche Augenblicke, wo meine Seele aus ihrer Hülle schwebt und mit freierem Fluge durch ihre Heimat Elysium wandert, sollen den Freunden meines Herzens geheiligt sein. Wenn sie zuweilen mitten unter den berauschenden Zerstreuungen ihres Lebens von einer plötzlichen Wehmut überrascht werden, die sie nicht gleich erklären können, so wissen sie von jetzt an, dass in der Minute Schiller an sie gedacht hat. Dann hat sich mein Geist bei ihnen gemeldet. Dieser Eingang, fürchte ich, wird einer Schwärmerei gleicher sehen als meiner wahren Empfindung, und doch ist er ganz, ganz Stimmung meines Gefühls. Für sie, meine Besten, kann ich schlechterdings keine Schminke auftragen. Diese armselige Zuflucht eines kalten Herzens kenne ich nicht. Seit ihren letzten Briefen hat mich der Gedanke nicht mehr verlassen wollen. Diese Menschen gehören dir, diesen Menschen gehörst du. Urteilen Sie deswegen von meiner Freundschaft nicht zweideutiger, weil sie vielleicht die Miene der Übereilung trägt. Gewissen Menschen hat die Natur die langweilige Umzäunung der Mode niedergerissen. Edlere Seelen hängen an zarteren Seilen zusammen, die nicht selten unzertrennlich und ewig halten. Große Tonkünstler kennen sich oft an den ersten Akkorden, große Maler an dem nachlässigsten Pinselstrich, edle Menschen sehr oft an einer einzigen Aufwallung. Doch vernünfteln möchte ich über meine Empfindungen nicht gern. Ihre Briefe und wir waren Freunde. Für sie spricht ihr erster freiwilliger Schritt und dann ihre edle Toleranz gegen mein Schweigen. Für mich spreche, wenn sie wollen, Karl Moor an der Donau. Wäre dann aber auch das noch zu wenig, so könnten wir unsere 5 Köpfe zu Lavater tragen. Wenn Sie mit einem Menschen Vorlieb nehmen wollen, der große Dinge im Herzen herumgetragen und kleine getan hat, der bis jetzt nur aus seinen Torheiten schließen kann, dass die Natur ein eigenes Projekt mit ihm vorhatte, der in seiner Liebe schrecklich viel fordert und bis hierher noch nicht einmal weiß, wie viel er leisten kann, der aber etwas anderes mehr lieben kann als sich selbst und keinen nagenderen Kummer hat, als dass er das so wenig ist, was er so gern sein möchte. Wenn Ihnen ein Mensch wie dieser lieb und teuer werden kann, so ist unsere Freundschaft ewig, denn ich bin dieser Mensch. Vielleicht, dass Sie schillern, noch ebenso gut sind wie heute, wenn Ihre Achtung für den Dichter schon längst widerlegt sein wird. Werden Sie nach diesem Geständnis vorbereitet sein, ein zweites zu hören? O meine Besten, Ihre freiwillig mir entgegenkommende Liebe hat einen merkwürdigen Einfluss auf die wirkliche Lage meines Herzens gehabt. Ich habe einen so unglücklichen Hang zum Vergrößern, dass oft geringe Veranlassungen meine Hoffnung schwindelnd fortreißen, dass oft der kleinste Umstand mir ein Samenkorn von etwas Unendlichem wird. Dieses Nämliche fängt mir an, mit Ihrer Freundschaft zu begegnen. Ihre liebevollen Geständnisse trafen mich in einer Epoche, wo ich das Bedürfnis eines Freundes lebhafter. 22. Februar, als jemals fühlte. Hier bin ich neulich durch einen unvermuteten Besuch unterbrochen worden, und diese 12 Tage ist eine Revolution mit mir und in mir vorgegangen, die dem gegenwärtigen Briefe mehr Wichtigkeit gibt, als ich mir habe träumen lassen, die Epoche in meinem Leben macht. Ich kann nicht mehr in Mannheim bleiben. In einer unnennbaren Bedrängnis meines Herzens schreibe ich Ihnen, meine Besten. Ich kann nicht mehr hier bleiben. 12 Tage habe ich's in meinem Herzen herumgetragen, wie den Entschluss, aus der Welt zu gehen. Menschen, Verhältnisse, Erdreich und Himmel sind mir zuwider. Ich habe keine Seele hier, keine einzige, die die Leere meines Herzens füllte, keine Freundin, keinen Freund, und was mir vielleicht noch teuer sein könnte, davon scheiden mich Konvenienz und Situationen. Mit dem Theater habe ich meinen Kontrakt aufgehoben, also die ökonomische Rücksicht meines hiesigen Aufenthalts bindet mich nicht mehr. Außerdem verlangt es meine gegenwärtige Konnexion mit dem guten Herzog von Weimar, dass ich selbst dahin gehe und persönlich für mich negoziere. So armselig ich mich auch sonst bei solcherlei Geschäften benehme. Aber vor allem anderen lassen Sie mich's frei heraussagen, meine Teuersten, und lächeln Sie auch meinetwegen über meine Schwächen. Ich muss Leipzig und sie besuchen. O meine Seele dürstet nach neuer Nahrung, nach besseren Menschen, nach Freundschaft, Anhänglichkeit und Liebe. Ich muss zu ihnen, muss in ihrem näheren Umgang, in der innigsten Verkettung mit ihnen mein eigenes Herz wieder genießen lernen und mein ganzes Dasein in einen lebendigeren Schwung bringen. Meine poetische Ader stockt, wie mein Herz für meine bisherigen Zirkel vertrocknete. Sie müssen sie wieder erwärmen. Bei ihnen will ich, werde ich alles doppelt, dreifach wieder sein, was ich ehemals gewesen bin, und mehr als das alles, o meine Besten, ich werde glücklich sein. Ich war's noch nie. Weinen sie um mich, dass ich ein solches Geständnis tun muß. Ich war noch nicht glücklich, denn Ruhm und Bewunderung und die ganze übrige Begleitung der Schriftstellerei wägen auch nicht einen Moment auf, den Freundschaft und Liebe bereiten. Das Herz darbt dabei. Werden Sie mich wohl aufnehmen? Sehen Sie, ich muss es Ihnen gerade heraus sagen. Ich habe zu Mannheim schon feierlich aufgekündigt und mich unwiderruflich erklärt, dass ich in 3 bis 4 Wochen abreise, nach Leipzig zu gehen. Etwas Großes, etwas unaussprechlich Angenehmes muss mir da aufgehoben sein, denn der Gedanke an meine Abreise macht mir Mannheim zu einem Kerker, und der hiesige Horizont liegt schwer und drückend auf mir, wie das Bewusstsein eines Mordes. Leipzig erscheint meinen Träumen und Ahnungen wie der rosige Morgen jenseits der waldigen Hügel. In meinem Leben erinnere ich mich keiner so innigen prophetischen Gewissheit wie diese ist, dass ich in Leipzig glücklich sein werde. Ich traue auf diese sonderbare Ahnung, so wenig ich sonst auf Visionen halte. Etwas Freudiges wartet auf mich. Doch warum Ahnung? Ich weiß ja, was auf mich wartet und wen ich da finde. Ich sollte Ihnen so unendlich viel sagen, dass Ihnen einen Aufschluss über den Paroxysmus von Freude geben könnte, der mich bei dieser Aussicht befällt. Bis hierher haben Schicksale meine Entwürfe gehemmt. Mein Herz und meine Musen mussten zu gleicher Zeit der Notwendigkeit unterliegen. Es braucht nichts als eine solche Revolution meines Schicksals, dass ich ein ganz anderer Mensch, dass ich anfange, Dichter zu werden. Den Dom Carlos, von dem Sie den ersten Aufzug in der Thalia finden werden, bringe ich in meinem Kopfe nämlich zu Ihnen mit. In Ihrem Zirkel will ich froher und inniger in meine Laute greifen. Seien Sie meine begeisternden Musen, lassen Sie mich in Ihrem Schoße von diesem Lieblingskinde meines Geistes entbunden werden. Der magische Nebel, in den das Gerücht gewöhnlich Schriftsteller einhüllt, ihre glänzenden Ideale von mir, werden freilich ganz erstaunlich durch meine wirkliche Erscheinung verlieren. Sie werden einen ganz erbärmlichen Wundermann finden, aber gut, bleiben Sie mir gewiss. Innige Freundschaft Zusammenschmelzung aller Gefühle, gegenseitige Verehrung und Liebe, Verwechselung und gänzlicher Umtausch des persönlichen Interesses sollen unser Beieinandersein zu einem Eingriff in Elysium machen. Ich würde unglücklich sein, wenn meine reizende Hoffnung nicht eine ähnliche in ihnen entflammte, wenn hier unsere Empfindungen nicht ebenso harmonisch zusammenflössen, als sie es sonst zu tun schienen. Ich bin fest entschlossen, wenn die Umstände mich nur entfernt begünstigen, Leipzig zum Ziel meiner Existenz, zum beständigen Ort meines Aufenthalts zu machen. Ich hoffe, dass ich das zustande bringen kann, doch das Weitere ist für diesen Brief zu weitläufig. Es sei auf mündliche Erklärungen aufgespart. Hinter die rätselhafte Decke der Zukunft kann der Mensch ohnehin nicht sehen. Ein Moment kann meinen jetzigen Entwürfen ja eine ganz besondere, glückliche Richtung geben. Gesegnet sei der Zufall, sagt Ferdinand von Walter. Er hat größere Taten getan als die klügelnde Vernunft und wird besser bestehen an jenem Tag als der Witz aller Weisen. Alle schriftlichen Verbindungen, alle Träume der Fantasie, so ausschweifend sie oft sein mögen, sind doch immer nur bestandloses Schattenspiel gegen das Angesicht zu Angesicht. Ich fühle, wie teuer sie mir jetzt schon sind, aber ich weiß gewiss, dass dieses warme Gefühl für sie durch unsere persönlichen Erkennungen und Berührungen unendlich entflammt werden wird. Ich habe unter den hiesigen Mädchen eine Minna und Dora gesucht, aber unser hiesiger Himmelsstrich versteht sich nicht auf solche Gesichter. Ich weiß nicht, was sie dazu sagen werden, aber ich gestehe ihnen, ihre Bildnisse waren mir nicht neu, und doch schwöre ich ihnen, dass ich mich auf kein ähnliches besinne. Ich würde der Eitelkeit nicht haben widerstehen können, ihnen meine Zeichnung zu schicken, aber die größere Eitelkeit, dass vielleicht Dora mich zeichnen werde, hat mich zurückgehalten. Ums Himmels willen aber beurteilen sie mich nicht nach einem Kupferstich, den man kürzlich von mir in die Welt gesetzt hat. Sonst können sie zwar die Räuber, aber den Schiller nicht mehr begreifen, denn jener Kupferstich ist finster wie die Ewigkeit, und der Kupferstecher hat mir 15 Jahre mehr auf die Rechnung gesetzt, als ich mich erinnere, gelebt zu haben. Die Brieftasche von Minna habe ich neulich in Darmstadt eingeweiht, den ersten Akt des Carlos, den ich bei Hofe vorlas, darin aufzubewahren, und eine unvergleichliche Fürstin, die Frau Erbprinzessin, hat sie bewundert. Der Umstand ist Kleinigkeit, aber Dingen, worauf mein Herz einen Wert setzt, kann nichts so Geringes begegnen, das nicht merkwürdig für mich wäre. So viel ich ihrer Geduld auch durch diesen kolossalen Brief zumute, so muß ich doch noch einmal auf das Vorige zurückkommen. Also, es ist ausgemacht, dass ich in 3 bis 4 Wochen Mannheim verlasse. Ich gehe geradewegs nach Leipzig und aus einigen hauptsächlichen Gründen erst von da aus nach Weimar. Urteilen Sie nun, wie unerträglich mir die Stunden sein werden, die mich bis dahin noch zu Mannheim gefangen halten. Zum großen Glücke lässt mich die rheinische Thalia nicht zu Atem kommen. Unzählige Briefe liegen mir zur Beantwortung da, aber ich habe alle Laune verloren, bis ich in Leipzig bin. Zuverlässig ist das Epoche meines Lebens. Wie unaussprechlich viele Seligkeiten verspreche ich mir bei Ihnen, und wie sehr soll es mich beschäftigen, Ihrer Liebe, Ihrer Freundschaft und womöglich Ihres Enthusiasmus für mich wert zu bleiben. Schreiben Sie mir doch bald, nehmen Sie mich nicht zum Muster in unseren Korrespondenzen, sobald als Sie entschlossen sind, mich aufzunehmen oder abzuweisen. Schreiben Sie mir. Ich bin immer der gewinnende Teil, weil ein Brief mir vierfach bezahlt wird, aber bei Ihnen will ich nicht gewinnen, darum musste dieser Brief viermal so groß sein. Auf einige andere Artikel schreibe ich morgen ganz gewiss an Huber. Leben Sie recht wohl, ewig geliebt, von Ihrem S.